haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute das Skelett. Wenn sich unsereins mit dem Gedanken herumschlägt, alles stehen und liegen zu lassen, liegt das nicht an Eheproblemen, sondern einzig und allein am nicht immer beglückenden Alltag des Privatdetektivs. Der Gatte von Frau Pfosi hatte sich in die Berge zurückgezogen, was mir zu einem kleinen Auftrag verhalf. Erst sagte er mir, es sei für ein Wochenende. Dann für eine Woche. Und jetzt ist er schon 2 Wochen weg. Vielleicht hat er das Geplärr nicht mehr ausgehalten. Salome ist ein ruhiges Kind. Sie fremdelt ein wenig, weil ich mit ihr zu wenig unter Menschen gehe. Aber was soll ich tun? Mein Mann hat mich im Stich gelassen. Mein Blutdruck ist zu niedrig. Und auf dem Internet erfahre ich alles über Kindererziehung. Wozu benötigen Sie dann noch einen Mann? Fürs Gemüt. Ich liebe meinen Mann. Und ich will ihn zurückhaben, was auch immer er auf dem Berg treibt. Lebt er in einer Berghütte und bereitet sich aus Baumrinde eine nette Mahlzeit zu? So ähnlich. Er hat tatsächlich eine Hütte gemietet, um sich selber zu finden. Und jetzt kehrt er nicht mehr zurück. Ich habe gelesen, dass die Sitten unter Bergsteigern ziemlich wild sind. Und Frauen, die auf Berge klettern, lieben das Risiko. Und wie sieht mein Part aus in dieser Berg- und Talfahrt? Ich will wissen, was mein Mann auf dem Berg treibt. Danach sehen wir weiter. Ich werde um ihn kämpfen. Und was ist, wenn Ihr Mann nicht mehr zu Ihnen zurückkehren will? So schnell gebe ich nicht auf. Salome braucht ihren Vater. Der kleine Schreihals spuckte eine grünliche Flüssigkeit aus. Sie landete auf meinem Fuß. Die besorgte Mutter fasste Salome an die Stirn und ich wischte die Flüssigkeit weg. 2 Stunden später machte ich mich mit einem passablen Vorschuss in der Tasche und bergtauglichen Kleidern auf dem Leib auf den Weg. Schon bald holte mich ein alter Mann ein. Jede freie Minute verbringe ich auf diesem Berg. Ich kann diesen Berg atmen, ihn in jeder Pore meines Körpers spüren. Dieser Berg ist ein Teil von mir. Bevor ich einen steinernen Lungenflügel kriege, wandere ich lieber nach Holland aus. Den Berg muss man lieben, dann gibt er einem etwas zurück. Mir gibt er nur Gelenkschmerzen zurück. So, ich setze mich ein wenig hin und rauche eine Pfeife. Und ich keuche mich ein paar Höhenmeter weiter. Da oben soll einer in einer Hütte leben. Einer ist gut. Da oben leben Dutzende von Städtern, die es in diesem Dreck nicht mehr ausgehalten haben. Die Natur ist grausam, aber man wird wenigstens nicht von Autos angefahren oder von neugierigen Nachbarn angestarrt. Und was ist mit Herrn Pfosi? Pfosi? Pfosi. Ach, der lebt noch nicht lange auf dem Berg. Ist vor seiner Familie geflohen. Lebt er allein in seiner Hütte? Die Einsamkeit ist etwas, dem man sich stellen muss. Früher oder später. Ich stellte mich ihr sofort und ging allein weiter. Je weniger Bäume meinen Weg säumten, umso mehr Hütten waren zu sehen. Der Berg war nicht allzu hoch, aber dennoch anstrengend. Die meisten Hütten machten einen unbewohnten Eindruck. Herr Pfosi spaltete vor seiner Hütte Holz. Sie sehen nicht aus wie jemand, der freiwillig eine Steigung erklimmt. Gut geraten. Mein Name ist Maloney. Ich schreibe einen Artikel über Männer, die das Weite suchen. Und weshalb kommen Sie ausgerechnet hierher? Meine Informanten gebe ich nicht preis. Stimmt es, dass Sie Frau und Kind zurückließen, um hier oben den Berggeistern zu lauschen? Das ist meine Privatsache. Und was wird aus Ihrer Tochter? Hat meine Frau sie geschickt? Ihre Frau hat sich auf einen Aufruf einer Radiostation gemeldet. Wir möchten gerne eine Sendung über Männer wie Sie machen. Kein Interesse. Das macht nichts. Aber wenn ich schon mal hier bin, könnten Sie mir ganz privat verraten, wie es sich hier oben lebt. Ich könnte mir durchaus vorstellen, eines Tages ebenfalls hier zu spalten. Lange werde ich es hier nicht aushalten. Wissen Sie, was mir fehlt? Mich die Frau? Auch nicht Salome, meine Tochter. Nein, ich vermisse völlig idiotische Dinge. Geräusche oder den Geruch von Abgas, von Diesel. Und ich vermisse meine Espressomaschine. Da kommt der Alte, der kommt bei Wind und Wetter auf den Berg. Ich weiß, ich hatte bereits das Vergnügen. Das ist ganz schlecht. Was ist los? Hat Ihnen der Berg einen Hexenschuss geschenkt? Die Erde rumort. Es wird gleich ein Erdbeben geben. Ein Erdbeben? Auf dem Berg? Das Epizentrum ist unten im Tal. Aber wir werden es hier spüren. Und wie? Sind Sie Prophet oder nur ein armer Spinner? Wahrscheinlich beides. Na, lassen Sie uns in die Hütte gehen. Es wird nicht stark beben, aber es kann Steinschlag auslösen. Und wenn wir unter der Hütte begraben werden? So viel Natur hatte ich eigentlich nicht vorgesehen. Wir gingen in die Hütte. Sie war karg möbliert, machte aber einen ordentlichen Eindruck. Auf dem Tisch stand Geschirr und wir setzten uns. Ehe uns Herr Pfosi etwas offerieren konnte, begann das Spektakel. Was für ein Schauspiel. Wie lange dauert so ein Erdbeben normalerweise? Ein paar Sekunden, manchmal Minuten. Es können mehrere Nachbeben folgen, während Stunden. Das halte ich nicht aus. Jemand muss uns retten. Wenigstens fällt es nicht auf, wenn Sie mit den Zähnen klappern. Ich klappere nicht mit den Zähnen. Aber mir wird erst jetzt so richtig bewusst, was es heißt, eine Familie zu haben. Der Berg bringt uns alle zur Vernunft. So ist es. Ich werde nächstes Mal einen Kollegen anheuern. Ich ermittle nur noch auf Meereshöhe. Sie ermitteln? Dann hat Sie meine Frau doch engagiert. Glaubt Sie, dass ich eine Geliebte habe? Der Berg ist mehr als eine Geliebte. Er lässt einen nicht mehr los. Die Geliebte scheint sich zu beruhigen. Im Kino ist es auch immer so. Zuerst ein bisschen Spannung, dann wird es still. Und dann kommt die eigentliche Katastrophe. Wir sollten noch ein wenig zuwarten. Der Berg stürzt. Das ist das Ende. Das hört sich nicht wie ein Bergsturz an. Das sind nur einzelne Steine. Kein Grund, in Panik aufzubrechen. Dann könnten wir jetzt zum gemütlichen Teil übergehen. Haben Sie Whisky in der Hütte? Dem Berg sollte man nüchtern begegnen. Ich bin ihm bereits nüchtern begegnet und würde jetzt gerne betrunken vor ihm fliehen. Ich habe keinen Alkohol bei mir. Ich wollte Klarheit in meinem Kopf. Deshalb kam ich auf den Berg. Und jetzt bin ich verwirrt wie nie zuvor. Wir verharrten noch eine Weile in der Hütte, ehe ich es wagte, einen Blick nach draußen zu werfen. Es schien alles ganz ruhig zu sein. Neben der Hütte lagen ein paar Felsbrocken. Und zwischen den Felsbrocken entdeckte ich ein menschliches Skelett. Wir standen staunend am Fundort. Das Skelett trug eine Lederjacke und an einem Handgelenk eine protzige Uhr mit Metallband. Herr Pfosi wurde übel und der alte Mann zitterte ein wenig. Ich blieb ganz ruhig und wählte auf meinem Handy die Nummer der Polizei. Die Verbindung war miserabel. Deshalb dauerte es unendlich lange, bis ich dem Beamten klarmachen konnte, wo ich mich befand. Wir sollten das Skelett begraben. Ich werde nichts anrühren. Das ist ja grauenhaft. Ich will zurück zu meiner Familie. Sie bleiben hier. Der Tote ist sicherlich ein Berggänger. Was kann es Schöneres für ihn geben, als auf dem Berg bestattet zu werden? Der Tote wird vermutlich seit Jahren vermisst. Zudem mag ich es der Polizei gönnen, wenn sie wegen des Skeletts auf den Berg kraxeln müssen. Ich muss mich hinsetzen, mir ist schwindelig. Ich gehe in die Hütte und mache mir einen Pulverkaffee. Ich bleibe hier bei dem Skelett. Und ich stelle mir vor, dass gleich Barry kommt mit einem kleinen Whiskyfass am Hals. Vielleicht findet sich in der Hütte ein Fläschchen Kirsch. Ich habe es mitgenommen, weil ich mir ein Fondue machen wollte. Aber woher soll ich hier oben den Käse hernehmen? Er ging voran und ich folgte ihm. In der Hütte suchte er vergeblich nach dem Kirsch. Auf einem kleinen Kocher setzte er eine Pfanne mit Wasser auf. Ich stellte mir eine nette kleine Bar vor, während der Pfosi über seine gebirgigen Nachbarn sprach. Weiter oben ist die Hütte von Frau Hirschfeld. Sie kommt oft hierher seit über 10 Jahren. Sie sucht nach ihrem Vater, der vor vielen Jahren auf einer Bergwanderung spurlos verschwand. Das könnte hinhauen. Das Skelett ist durch den Felssturz freigelegt worden. Ich frag mich nur, weshalb es unter Steinen begraben lag. Vielleicht gab es damals auch so einen Horror wie vorhin. Wenn wir draußen gewesen wären, hätte das bös enden können. Ist Frau Hirschfeld oben in ihrer Hütte? Ich glaube schon. Um diese Zeit trinkt sie normalerweise Tee. Sie haben nicht zufällig intimeren Kontakt zu der Frau. Was soll das? Wir sind gerade noch einmal mit dem Leben davongekommen und Sie stellen schon wieder impertinente Fragen. So ist das Leben. Wer davonkommt, muss mit allem rechnen. Wie weit ist es bis zur Hütte von Frau Hirschfeld? Ich zeige Ihnen den Weg. Aber erst nachdem ich mindestens 2 Tassen Kaffee getrunken habe. Es dauerte lange, bis es soweit war. Er verbrannte sich mehrmals die Zunge und fluchte laut darüber. Als wir endlich gingen, verdüsterte sich der Himmel und der Alte stand noch immer neben dem Skelett. Er wünschte uns viel Glück und versprach auch weiterhin, Wache zu halten. Frau Hirschfeld sah in ihren Bergstiefeln und dem dicken Pullover erstaunlich verführerisch aus. Das ist halb so schlimm. Fast jeden Nachmittag windet es stark. Aber ein richtiger Sturm ist das nicht. Vermutlich war das Erdbeben für Sie auch kein richtiges Erdbeben. Doch, das war beeindruckend. Ich habe so etwas noch nie erlebt. Wir haben eine Entdeckung gemacht, Frau Hirschfeld. Och, weshalb so förmlich? Gestern haben wir uns noch geduzt. Das hört Frau Pfosi aber gar nicht gerne. Das ist Kameradschaft. Das hat nichts mit Sex zu Ratschaft. Obwohl ich glaube nicht, dass das jetzt relevant ist. Das Beben hat einige Felsbrocken gelöst und eine Leiche freigelegt. Eine Leiche? Ein männliches Skelett. Oh, das darf nicht wahr sein. Es muss nicht dein Vater sein. Es werden sicherlich noch andere Berggänger vermisst. Ich will ihn sehen. Sofort. Wir sollten bei diesem Wetter besser in der Hütte bleiben. Und etwas Wärmendes zu uns nehmen. Gut, ich mache uns eine Suppe, aber dann gehen wir. Ist das nicht zu gefährlich? Ach was. Der Wind verzieht sich und danach beginnt es zu regnen. Auch das noch? Oh, seien Sie froh, dass es so warm ist. Normalerweise müsste es in dieser Jahreszeit schneien und das nicht zu knapp. Die Suppe war heiß und roch nach Pilzen, obwohl keine darin schwammen. Frau Hirschfeld zwinkerte Herrn Pfosi einige Male zu, was diesen sichtlich peinlich war. Als wir uns gemeinsam auf den Weg machten und vor Pfosis Hütte landeten, trafen wir anstelle des Skelettes auf einen Mann, der nach Pizza roch. Keiner meiner Kollegen war bereit, diesem unsinnigen Anruf Folge zu leisten. Wussten Sie, dass Sie auf unserer schwarzen Liste stehen, Maloney? Üble Sache. Kaum fällt Ihr Name, schon drücken sich die fleißigsten Beamten um einen Einsatz. Was ist mit dem Skelett? Wo ist es? Das würde ich auch gerne wissen, Maloney. Der Alte hat das Skelett bewacht. Er ist auch weg. Hat er das Skelett etwa mitgenommen? Das soll das Theater, Maloney. Kommen Sie jetzt nicht mit dem Mann, der Skelette sammelt. Was ist mit meinem Vater? Ich will endlich Klarheit. Ursacht die dünne Höhenluft, Gehirnschäden. Hier liegt weit und breit kein Skelett. Und es ist auch kein alter Mann zu sehen. Eigentlich müsste man Ihnen den Fehlalarm in Rechnung stellen, Maloney. Ich schaute mich zusammen mit Frau Hirschfeld noch ein wenig um, während Herr Pfosi den Polizisten bat, seiner Frau einen Liebesgruß zu übermitteln. Ich verbrachte eine unruhige Nacht in meinem Büro. Skelette wandelten durch meine Träume. Und immer wenn ich Durst hatte, nahm mir eine Frau den Whisky weg. Mit viel Kaffee im Bauch wagte ich noch einmal die Reise auf den Berg. Als ich von dem Skelett hörte, hielt mich nichts mehr in der Wohnung. Ich bin heute früh hierher gekommen. Und ich bin glücklich, dass du hier bist. Und wie geht es Frau Hirschfeld? Ich weiß nicht. Sie ist, glaube ich, in der Stadt bei ihrer Mutter. Diese arme Frau sucht seit Jahren nach ihrem Vater und dann so etwas. Wie einsam sie sich fühlen muss. Das ist doch so, wie wenn einem jemand die Wurzeln abschneidet. Zahnärzte ziehen Wurzeln, ohne dass wir uns danach entwurzelt fühlen. In den Bergen wird man auf sich selbst zurückgeworfen. Das klingt wie eine Lebensweisheit des Alten, der zusammen mit dem Skelett verschwunden ist. Was wissen Sie über den Mann? eigentlich kaum etwas. Er kam fast jeden Tag den Berg hoch. Und er saß oft gemütlich auf einem Stall und sog an der Pfeife, wie man sich einen Berggänger vorstellt. Ich stellte mir Berggänger als verwegene Abenteurer vor. Aber doch nicht auf diesem Berg. Er ist kaum höher als die Baumgrenze und es gibt keine waghalsigen Routen. Ganz im Gegenteil. Von der anderen Seite kann man ihn mit einer Bergbahn erklimmen. Und weshalb sagte mir das niemand? Wir haben beschlossen, eine Woche in dieser Hütte zu verbringen. Meine Mutter wird sich um Salome kümmern und wir werden es uns gemütlich machen. Die beiden knuddelten sich wie frisch Verliebte. Ich suchte die Bergbahn, fand aber nur ein paar ausländische Touristen, die sich unbedingt mit mir fotografieren lassen wollten. Ich ließ es geschehen und besuchte am Nachmittag Frau Hirschfeld in der Stadt. Sie saß zusammen mit ihrer Mutter in der Küche und röstete Gemüse und Kartoffeln. Ich kann es immer noch nicht fassen. Ein Skelett kann doch nicht einfach so verschwinden. Lass doch, Silvia. Du steigerst dich in etwas hinein. Trug ihr Vater am Tag seines Verschwindens eine Lederjacke und eine Uhr mit Metallarmband? Das solltest du wissen, Mutter. Du warst mit ihm auf dem Berg. Das ist schon so lange her. Er ist tot. Damit habe ich mich abgefunden. Er hat den Berg geliebt. Und er wurde auf dem Berg aus dem Leben gerissen. Mutter, bitte. Trug er eine Lederjacke? Ich glaube nicht. Er trug eine Windjacke, dunkelblau. Und er trug eine Uhr mit Lederarmband. Wir machten eine Rast. Er wollte sich ein wenig umschauen und kam nie mehr zurück. Aber Vater trug immer eine dieser schweren Uhren mit Metallarmband. Nicht an jenem Tag. Plötzlich glaubst du dich wieder ganz genau zu erinnern? Der alte Mann muss Ihnen auch aufgefallen sein. Er war praktisch täglich auf dem Berg. Allerdings, ich dachte schon, er wollte etwas von mir. Ein seltsamer Kerl. Geht immer die gleiche Strecke, setzt sich auf den gleichen Stein und raucht stinkenden Tabak. Er raucht Tabakpfeife? Ja. Kennst du den Mann etwa? Nein, nein, nein. Soll ich das Fleisch aus dem Tiefkühlfach nehmen? Hab ich längst getan, Mutter. Glauben Sie tatsächlich, dass der Mann das Skelett verschwinden ließ? Ja, weshalb sollte er das tun? Die Frage beschäftigte mich schon seit Stunden. Ich aß bei einem Inder scharfe Sachen und trank danach indischen Whisky, der überraschend gut schmeckte. Dermaßen gestärkt wagte ich einen Anlauf auf den Berg. Diesmal benutzte ich die Bahn. Es war stockdunkel, als ich ausstieg und im Lichtkegel meiner Taschenlampe ein Wesen erschien, das mir bekannt vorkam. Wenn der Berg ruft, muss Maloney antworten. Irgendwo liegt hier ein Skelett. Und dieses Skelett trägt ein Geheimnis mit sich herum. Was aber tragen Sie mit sich herum? Sieht aus wie eine Wünschelrute. So ist es, Maloney. Die habe ich bei einem Kreuzworträtselwettbewerb gewonnen. Angeblich kann man damit Goldadern aufspüren. Und? Sind Sie schon fündig geworden? Manchmal bricht die Rute aus, aber das liegt wahrscheinlich am Wind. Früher hat man mit solchen Dingern Wasseradern gefunden. Sie finden damit höchstens Ihre Krampfadern. Sehen Sie, Maloney, jetzt zieht sie mich weg. Da hinten ist etwas. Vermutlich ein Abgrund. Nur zu. Ich bleibe hier stehen und genieße. Da hinten ist jemand, Maloney. Tatsächlich. Noch ein Wünschelrutengänger. Aber einer, der weiß, wo er suchen muss. Das verstehe ich nicht, Maloney. Der Mann hat keine Wünschelrute dabei, sondern eine Schaufel. Damit kann man kein Gold suchen. Das steht in jedem Jack-London-Buch. Als der Mann uns bemerkte, hatte er es plötzlich eilig. So eilig, dass er über einen Steinhaufen stolperte und unfreiwillig eine Knochenhand freilegte. Der Polizist war beeindruckt. Alles umsonst. All die Jahre. Stein für Stein. Was machen Sie hier? Gehört das Skelett zu Ihnen? Er ist sozusagen der Verursacher, wenn ich mich nicht täusche. Damals dachte ich, dass mir keine andere Wahl bleibt. Silvia hat so gelitten. Das Skelett heißt Silvia. Das Skelett war einmal Silvias Mann. Ich habe ihn erschossen. Hier auf dem Berg. Vor vielen Jahren. Sie hatten ein Verhältnis mit der Gattin des Skeletts? Ja. Aber das ist so lange her. Nichts ist von dieser Liebe geblieben. Bis auf einen ungesühnten Mord. Wer hat wen ermordet und weshalb? Ich habe diesen Mann hier ermordet. Er hat Silvia geschlagen und er stand uns im Weg. Frau Hirschfelds Mutter war dabei, als der Mord geschah. Ja, sie half mir, ihren Mann zu beerdigen. Es ging zuerst alles ganz glatt, aber dann begann Silvias Tochter nach ihrem Vater zu suchen. Hier auf dem Berg, jedes Wochenende. Ich hielt es nicht aus, als ich davon hörte. Also ging ich auch auf den Berg, so oft ich konnte. Um das Grab zu bewachen. Ja, so war es. Und ich begann, diesen Berg zu lieben. Frau Hirschfeld wusste nichts von ihrer Beziehung zu ihrer Mutter. Nein, niemand wusste davon. Nach dem Mord sahen wir uns kaum noch. Zu sehr lastete die Schuld auf uns. Es hätte nie geschehen dürfen. Um ein wenig Ordnung in diesen Fall zu bringen, fasse ich zusammen. Sie haben aus Leidenschaft einen Mann getötet, der hier auf dem Berg zusammen mit seiner Frau ein Verhältnis hatte. Das Skelett wusste nichts davon, ist aber jedes Wochenende zusammen mit der Tochter auf den Berg gekommen, um nicht entdeckt zu werden. Üble Sache. Ein seltsamer Fall, Mallory. Jetzt schlägt meine Route wieder aus. Ich glaube, ich bin auf eine Wasserader getreten. Na du, die Route zeigt nach oben. Na? Was sagen Sie jetzt, Maloney? Ich schwieg und half dem alten Mann auf die Beine. Der Regen ging so schnell, wie er kam. Da um die Zeit keine Bahn mehr fuhr, ging ich langsam mit der Taschenlampe zur Berghütte, in der meine Klientin mit ihrem Mann nächtigte. Ich hörte Geräusche, die an gewisse Filme erinnerten, und ging weiter talwärts. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Das Skelett